stehlen, morden, huren, balgen, heißt bei uns nur die Zeit zerstreuen. Morgen hangen wir am Galgen, drum lasst uns heute lustig sein. Ein freies Leben führen wir, ein Leben voller Wonne. Räuberzeit. Die Zeit der großen Räuberbanden. Die erste Bekanntschaft ergibt sich in der Regel über die Literatur. Ein freies Leben führen wir. Schillers aufmüpfige Frischluftbanditen bestimmen das Bild. Gewaltverbrecher und Banditen um 1800 wurden mit Vorliebe als edle Räuberhauptleute stilisiert, als Rächer aus verlorener Ehre, als Helfer der Armen und Unterdrückten oder auch als freiheitsdurstige Helden gegen das Gesetz. Auf der anderen Seite aber verbreiten sie ebenso häufig Angst und Furcht als mitleidlose Schurken, bestialische Mordbrenner und schauerliche Kinderschrecken. Doch was von Dichtern, Unterhaltungsschriftstellern und Bänkelsängern mit Kunst und Kitsch idealisiert oder zu schröcklicher Moritat verscheußlicht wurde, hatte nur in den seltensten Fällen etwas mit der historischen Wirklichkeit zu tun. Das tatsächliche Gauner-, Räuber- und Vagantenleben jener Jahrzehnte blieb in der Regel ausgespart. Allerdings kamen auch die literarischen, die berühmten Papierräuber nicht von ungefähr. Sowohl die rebellischen Räuber, die bei Schiller ihr Unwesen treiben, als auch der romantische Rinaldo Rinaldini aus der Feder von Goethes Schwager Christian August Vulpius oder die zahllosen Schinderhanneslieder und Legenden waren letzten Endes nur der Widerschein einer Zeit, die aus den Fugen geraten war. Mit anderen Worten, die zahllosen Räubermythen spiegeln ein Vierteljahrhundert epochaler Veränderungen. Eine Zeit der Kriege und des gesellschaftlichen Wandels, in der sich so mancher große und kleine Gauner auf Kosten seiner Mitmenschen zu bereichern verstand. Und so kann mit Fug und Recht auch von einer Räuberzeit nicht nur in der Literatur gesprochen werden. Kaiser, König, Edelmann, Bürger, Bauer, Bettelmann, jeder raubt so gut er kann, hieß es damals im Volksmund. Auch der Historiker und Räuberexperte Friedrich Schiller erkannte den allgemeinen moralischen Verfall und brachte das Dilemma in seiner Tragödie Fiesco wie folgt auf den Punkt. Es ist schimpflich, eine Börse zu leeren. Es ist frech, eine Million zu veruntreuen. Aber es ist namenlos groß, eine Krone zu stehlen. Die Schande nimmt ab mit der wachsenden Sünde. Die Zeit der großen Räuberbanden, das waren die Jahre zwischen der Französischen Revolution und dem Wiener Kongress, zwischen 1789 und 1815, das Zeitalter Goethes und Napoleons. Zahllose Kriege, Hungersnöte und politische Wirren hatten viele Menschen aus der Bahn geworfen. 15% der Bevölkerung, also fast jeder Sechste, lebten damals auf der Straße, wurden von Ort zu Ort getrieben. Einige, vor allem Jüngere und Jugendliche, setzten sich gegen die ungerechten Verhältnisse, gegen Armut und Obdachlosigkeit zur Wehr, wurden mehr oder minder aus Not zu Gelegenheitsdieben, Mundräubern und Kleinkriminellen. Und nur sehr wenige, die aktivsten, skrupellosesten und oft auch intelligentesten, schlossen sich zu Räuberbanden zusammen, imitierten das allgemeine, allgegenwärtige Kriegsgeschehen als Räuber- und Gendarmenspiel. Einer von ihnen, ein besonders herausragender und geradezu typischer Vertreter der Räuberzeit, war der Räuberhauptmann Matthias Weber, genannt Fetzer. Was für ihn gilt, trifft ebenso zu für viele seiner Berufskollegen.